Abschnitt 22 aus Abu Telfan oder die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel. Im Turmoki-Lande pflegen die Leute ebenfalls zu heiraten. Der junge Mohr nimmt seine Mohren, wie und wo er sie findet, und die Mohresken kommen nach wie in Europa. Das erste Exemplärchen 9 Monate nach der Hochzeit, die folgenden in angemessenen, naturgemäßen Zeiträumen. Während seiner Gefangenschaft zu Abu Telfan hatte Herr Leonard Hagebucher glückliche und unglückliche Liebe in allen ihren Phasen und Ekstasen reichlich kennengelernt, und Europa hatte ihm in dieser Hinsicht nichts Unbekanntes, nichts Neues zu bieten. So musste denn auch das, was die weiße Gesellschaft über diese Verhältnisse dachte und sagte, dem, was jene schwarze Gesellschaft darüber kundzugeben pflegte, der Form wie dem Inhalt nach sehr ähnlich sein. Herr Leonard Hagebucher fühlte sich, noch während er die Treppe in der Kesselstraße hinunterstieg, diesem Prozess sowie allen seinen Folgen vollkommen gewachsen. Das Experiment erschien ihm leicht, geschmeidig, glatt und ohne übermäßige Anstrengung auszuführen. Diese heitere Anschauung änderte sich jedoch schon in dem Augenblick, als er den Fuß in die Gasse setzte. Sprach die kalte winterliche Luft in Hinsicht auf seine afrikanischen Nerven mit, oder war's der plötzliche Übergang aus dem traulich stillen Zusammensein mit dem träumenden Schneider in die außergewöhnlich lebhaften Gassen? Er fühlte eine Beklemmung, welche mit jedem Schritt über den zertretenen Schnee zunahm. »Mutig voran«, sagte er und versuchte noch einmal der großen Stunde ins Antlitz zu lächeln, doch dieses Lächeln war sehr hohläugig und das Atmen wurde ihm bald sehr schwer. Er zog den Hut über die Nase, als könne er nichts von der Außenwelt in der Welt seiner jetzigen Gedanken brauchen, und riss ihn wieder in die Höhe und stierte die Dinge an, als sei aller Trost doch nur bei ihnen und er selber ganz und gar nicht bei Troste. Einige Gassen weiter suchte er bereits luftschnappend nach einem stichhaltigen Grunde, das Unterfangen noch bis zum folgenden Tage zu verschieben. Auf dem Johannisplatze wurde ihm sogar recht übel zumute, der Schweiß trat ihm vor die Stirn, er suchte nach seinem Taschentuche, und wenn er es nicht in der hinteren Rocktasche gefunden hätte, so würde er unbedingt das für den plausiblen Grund und das bedenkliche Omen genommen haben und nach Haus zurückgekehrt sein. Er fand es jedoch, und so blieb ihm als Mann, Held und Verliebten nichts übrig, als sich die kalten Tropfen abzutrocknen und seinen Weg fortzusetzen, seinem Verhängnis entgegen. Wäre ihm nun ein Bekannter begegnet und hätte ihm den leisesten Vorschlag zu einem Gang um die Stadt, zu einer Partie Domino oder einer Zigarre in irgendeinem stillen Winkel eines Kaffeehauses gemacht, mit Freuden würde er seinen Arm in den des Freundes geschoben, die Werbung verschoben und sich glänzend gegen sich selbst und gegen Teubrich Pascha gerechtfertigt haben. Es begegnete ihm niemand als jener Myrmidone des Herrn von Betzendorf, welcher ihm einst das elegante Billet des Herrn Polizeidirektors und das Verbot seiner Vorlesungen überreichte. Der Mann griff ganz höflich an die Dienstmütze, und Hagebucher blickte ihn einen Augenblick betroffen nachdenklich an, griff sodann in die Tasche, schenkte ihm einen Gulden und rief: »Nein, nun gerade, nun erst recht, mein guter Freund, Sie werden sich doch nicht einbilden, dass ich Sie für ein Omen nefastum, für ein verneinendes Zeichen der Götter nehmen soll?« »Ich bilde mir gar nichts ein, aber ich danke Ihnen, Herr Hagebucher«, sprach der Mann der öffentlichen Sicherheit mit dem Auge des Gesetzes zwinkernd und das Geld verstohlen in die Tasche schiebend. »Häufig kommt diese Sorte nicht vor«, fügte er kopfschüttelnd hinzu, als Hagebucher aus dem Lichtkreise der Gaslaterne, unter welcher die Begegnung stattfand, verschwand. So heimtückisch ist das Schicksal. Selten legt es dem Menschen andere Hindernisse in den Weg als solche, die ihn gerade anreizen, bis zu dem Punkte vorzudringen, an welchem es ihn haben will, und es soll durchaus nicht gesagt werden, dass es ihm mit Vorliebe ein Vergnügen oder nur eine Annehmlichkeit an das Ziel seines Pfades lege, wie eine Mutter, die ihrem Kind das Gehen lehren will. »Nun gerade, nun erst recht«, wiederholte Leonard in schnellerem Vorwärtsschreiten und hätte sich jetzt nicht mehr durch ein vergessenes Taschentuch oder einen guten Bekannten von der Ausführung seines Unternehmens abbringen lassen. Noch eine Ecke und das Haus des Professors kam in Sicht. Da stand es. Kein böser Zauberer aus dem Innern Afrikas hatte dem Afrikaner zum Tort Aladins Wunderlampe gerieben und es durch die Genien der Lampe in seiner hübschen, klugen, silberstimmigen Bewohnerin in das Innerste der Tartarei versetzen lassen. Es befand sich alles an seiner richtigen Stelle, sogar die Inschrift über der Tür. »Introite Hospites«. Der Schnee war zu beiden Seiten der gastlichen Pforte fast zierlich zusammengefegt und geschaufelt. Der Lampenschein aus des Professors Studierzimmer glänzte behaglich anlockend in die Nacht. Die zarte Mondsichel stand über dem weißen Dache und ein Rauch ging empor aus serener Reihenschlages Schornstein und lächelnd winkte der silberne Mond dem Afrikaner durch diesen tief bedeutungsvollen Dampf. Einen Augenblick stand Leonard still und blickte hinüber nach dem Fenster des Professors, dem Monde, dem nahrhaften Schornstein und den schwarzen Baumwipfeln des Gartens. Es war ein anderes Stillstehen als neulich vor der Katzenmühle, aber bei Allah, von einem gleichmütigen, gleichgültigen Gaffen konnte auch heute durchaus nicht die Rede sein. Serena Reihenschlager befand sich jedenfalls in der Küche. Der Afrikaner kannte den Weg dorthin ganz genau. Die volle Gelegenheit war gegeben, nach so langem, abenteuerlichen, mühevollen Zickzackfluge durch die Welt das Leben zu einem ruhigen, wohlbehaglichen Kreise zu runden und aus dem Mittelpunkte desselben den Göttern zu danken, dass sie es endlich und zuletzt doch noch so gut gemacht hatten. Und noch immer kein Hindernis. Hagebucher, der so häufig in seinem Leben auf die Nase gefallen war, stolperte nicht auf der Schwelle des Hauses und vernahm daher auch keine Stimme, welche sich das Recht angemaßt hätte zu sagen, ein Römer würde umkehren. Dagegen traf ein wohltuender, leckerer Bratenduft seine Nase und höchst lächerlich wär's gewesen, das für ein abschreckend Zeichen zu nehmen. Es zischte und prasselte lustig aus Serenas Zauberreiche. Rötliche Lichter tanzten an der Küchentür gegenüberliegenden Wand. Nicht der kleinste Stein des Anstoßes in dem Hausgange, nicht das leiseste Stolpern auf der Schwelle dieser Pforte. Und jetzt, es konnte ja nicht anders sein, es war ja so ausgemacht worden, jetzt stand sie da vor dem schwarzen Herde in all ihrer Allerliebstheit, nachdenklich, so hold beleuchtet von der tanzenden Flamme wie je ein verliebt sinnend Mägdelein in einem Genrebilde, welchem letztern auch alles Übrige in dem malerischen Raume entsprach, von den blank gescheuerten Kesseln und Kannen an bis zu dem stattlichen weißen Krater, der schnurrend um die Falten ihres Hauskleides strich. Sie trug eine zierlich fein gestreifte Schürze mit zwei niedlichen Taschen, jede ganz am richtigen Fleck, um Schlüssel, Nadelbücher, Taschenkämme und Liebesbriefe schnell dreinschieben und sie drinnen vor dem neugierigen Auge der Welt verbergen zu können. In diesem Moment jedoch hatte sie nichts hineingeschoben, sondern im Gegenteil etwas herausgeholt, nämlich ein zerknittertes Blättchen, welchem man es ansah, dass es den Weg heraus und hinein schon mehrere Male und zwar unter großer Aufregung der Besitzerin gefunden hatte, dem man es ansah, dass es nicht zum ersten Male gelesen wurde. Und sie las es wiederum und ließ merkwürdigerweise den Topf, welchen Herr Leonard Hagebucher dem Teubrich Pascha in seiner Mitwirkung bei den Ereignissen des Abends so anschaulich geschildert hatte, jetzt schon überkochen, und zwar ohne den Deckel abzuheben oder ihn zur Seite zu rücken. Sie las, wie ein junger Schriftsteller die erste Korrektur liest. Sie las, wie ein alter Gauner das Reskript, welches ihm den Rest seiner Strafzeit erläßt, verschlingt. Ja, sie las sogar, wie ein junges Mädchen, welches den ersten Liebesbrief liest, oder wie des Mädchens Mutter eben diesen Liebesbrief, wenn er zuerst an ihre Adresse gelangte, das heißt, wenn sie dem verstohlenen Boten hinter der Haustür her auf den Hals gesprungen ist und sich nicht verpflichtet fühlt, das durch die Verfassung garantierte Briefgeheimnis zu respektieren. Sie las, und wahrlich erschien sie rosig angehaucht, bedeutend rosiger als selbst jene beiden fantasievollen Leute, Herr Leonard Hagebucher vom Mondgebirge und Herr Felix Teubrich, genannt Teubrich Pascha aus Jerusalem, sich vorgestellt hatten. Sie las, und als Herr Leonard Hagebucher endlich nicht länger an sich halten konnte und seine beklemmte, zaghafte Anwesenheit durch ein ängstlich befangenes Räuspern kundtat, tat sie den vollkommen in sein Programm gehörigen kleinen Schrei. Ja, sie führte das Programm noch weiter pünktlich aus, indem sie rief: »O Gott, Herr Hagebucher!« Das »Lieber Leonard« ließ sie freilich aus. Doch wer wird in einer solchen Minute um ein Wort, um einen Ton rechten wollen? Was konnte jetzt der Afrikaner anders hervorbringen als die Frage, ob er nicht störe? Und was konnte Fräulein Serena Reihenschlager anders darauf antworten als »Durchaus nicht, bitte treten Sie näher, Herr Hagebucher«, hätte sie gesagt. »Ist er schon wieder da? Muss er einer denn immer in die Quere kommen?« So würde solches nicht in das Programm gepasst haben. Noch immer kein Hindernis. Sie verbarg das kleine, eng beschriebene Blättchen blitzschnell in der Tasche und widmete sich mit verdoppeltem Eifer ihrem Topfe, rettete von dessen Inhalt, was noch zu retten war, erlangte auch das, was sie selbst von ihrem moralischen Gleichgewicht verloren hatte, bald genug wieder, hob ein sehr glückliches, lächelndes Gesicht zu dem Hausfreund empor und sagte: »Guten Abend, lieber Herr Hagebucher.« »Guten Abend, Fräulein Serena«, antwortete der Hausfreund gleichfalls lächelnd, herabblickend, und hatte sich im Vertrauen mitzuteilen, dass es ungeheuer überflüssig und fast ekelhaft töricht gewesen sei, sich auf dem Wege von der Kesselstraße her so sehr vor dieser schönen Minute gefürchtet zu haben. Er fühlte sich jetzt so wohlgeborgen, so sicher vor allem Weh, allen Schrecknissen und Ärgernissen. Es rieselte ihm ganz warm sowohl durch die Seele als auch durch den Leib, und der deutsche Frost, an welchen er sich doch noch immer nicht ganz nach seinem unheimlichen Aufenthalt unter dem Äquator gewöhnen konnte, schwand vollständig unter dem wonnigsten Anhauch, gleich dem Eis an der Fensterscheibe, welches ebenfalls unter einem warmen Hauche zu verschwinden pflegt. »Der Papa ist in seiner Stube. Gehen Sie nur zu ihm, ich werde sogleich nachkommen, Herr Leonard«, sagte Fräulein Serena Reihenschlager. »Sogleich?«, fragte Hagebucher leise und zärtlich. »Gewiss, sobald die Magd vom Brunnen zurückgekommen ist, folge ich Ihnen.« »Ach, Fräulein Serena, lassen Sie mich noch einen kurzen Augenblick hier auf der Bank niedersitzen«, rief Hagebucher, schwankend zwischen der Furcht vor der wasserholenden Magd und dem koptischen Papa, welche alle beide er bei seinen Vorhaben nicht nötig zu haben glaubte. »Nur eine kleine Minute, Serena. Es ist bitter kalt draußen, zumal für eine verwöhnte Haut gleich der meinigen«, fügte er schaudernd vor Vergnügen hinzu, und gutmütig, besorglich rückte das Fräulein ihm einen Schemel neben die Glut ihres Herdes, welche sie dann, das Licht und die Wärme zu vermehren, zu neuen Flammen aufschuf. Nicht das geringste Hindernis. Da saß er neben dem Herde, und sie stand vor ihm und hielt die Hand in der Tasche ihrer Schürze, in welcher sie jenes zerknitterte Blatt versteckt hatte. Nichts in der Welt, das ihn hinderte, frei und offen herauszusprechen und seinem Herzen Luft zu machen, wie das schon Millionen vor ihm taten und glücklich zum Ziel ihrer Wünsche gelangten. »Ach, Fräulein Serena«, begann er und sah richtig längere Zeit, ganz der Verabredung gemäß, in die knisternde Flamme. »Ach, Herr Hagebucher«, seufzte das Fräulein, ohne die Hand aus der Tasche hervorzuziehen, und dann nahm er, wie jemand, der über einen gefährlichen Graben springen will, einen Anlauf, kniff die Augen zu, ballte die Hände und sprang wirklich. »Serena, Liebe«, begann er von neuem, und da er einmal drin war, ging das Ding ganz fließend und fliegend. »Serena, ich habe es mir jetzt lange genug überlegt, und Kopf und Herz tragen es nicht länger. Auch Sie haben reichliche Gelegenheit gehabt, mich kennenzulernen, und halten mich hoffentlich nicht für einen schlechten Charakter. Und der Papa, ja, was geht der Papa uns eigentlich dabei an? Oh, Serena, mein liebes Mädchen, die ganze Welt brauche ich weiter nicht, wenn ich Sie habe. Geben Sie mir Ihre Hand, Serena, und sagen Sie mir ganz offen, ob Sie meine Frau werden wollen. Sie, ich, wir, Täubrig, ich möchte Sie ganz für mich allein besitzen, und dem Papa sollte doch nichts an seiner Behaglichkeit abgehen. Wir wollten, wir könnten, natürlich, was hätten Sie alles gewollt und gekonnt, wenn nicht Fräulein Serena Reihenschlager mit einem zweiten und viel helleren Schrei des Schreckens, der Überraschung, mehrere Schritte zurückgewichen wäre, beide Hände abwehrend, weithin von sich ausstreckend. »Liebster Himmel, Herr Hagebucher, also doch, oh Gott, liebster Herr Hagebucher, und gerade heute, oh Herr Jesus!« »Ich liebe Sie in der Tat recht herzlich, Serena«, sprach Hagebucher noch immer mit zugekniffenen Augen über dem Graben in der Luft schwebend. »Was mir an Jugend mangelt, werde ich durch Liebenswürdigkeit ersetzen. Ein unverträglicher Mensch bin ich nicht, und einen Hausstand könnten wir uns auch wohl in der behaglichsten Weise gründen. Meine Mutter würde sich unbeschreiblich freuen, und was ihren Papa anbetrifft, so glaube ich sicher, dass er mich gern auch durch solche liebe Bande an die koptische Grammatik fesseln würde. Oh Gott, Gott, Gott, das glaube ich gern, aber das ist so schrecklich, und die Magd wird gleich zurückkommen. Was soll ich sagen, was soll ich tun? Lieber Herr Hagebucher, er schreibt mir gerade heute, gerade an diesem Abend, und entschuldigt sich so sehr. In 3 Tagen wird er selbst kommen. Alles ist in Ordnung und kein Hindernis mehr, und der Papa oben in seiner Stube weiß auch alles.« »Wer schreibt? Was schreibt wer?« rief Hagebucher in höchster Verblüfftheit, und mit weit offenen Augen mitten im Sumpf platschend, sprudelnd und spuckend. »Ferdinand! Wer denn anders als mein Ferdinand?« schluchzte Fräuleinchen. »Hier hab ich seinen Brief, und er war vor Ihnen hier im Hause und half wie Sie dem Papa an dem Wörterbuch und der Grammatik. Und der Papa schickte ihn fort, was gar nicht recht von ihm war, und da ist er in die weite Welt gegangen, nach Hamburg und nach Edinburgh und zuletzt nach Genf als Lehrer der neuen Sprachen. Man könnte blutige Tränen weinen, so sehr hat er sich an allen Instituten quälen müssen, und jetzt gründet er in Kompanie mit einem anderen ein eigenes Institut, und hier schreibt und bittet er um Verzeihung, weil er so lange nicht geschrieben habe, und übermorgen kommt er selbst, und der Papa weiß alles und sieht ein, dass er jetzt nichts mehr dagegen machen kann. Und er ist mein Ferdinand, und nun sagen Sie selber, liebster Herr Hagebucher, was ich Ihnen noch sagen soll.« »Ich wüsste nicht, was mir noch zu erfahren übrig bliebe«, sprach der Mann vom Mondgebirge sehr dumpf und wiederholte sodann: »Er war vor mir hier im Hause und half, wie ich, dem Papa an dem Wörterbuche und der Grammatik.« Nach einer Pause setzte er noch hinzu: Da wäre ich ja wohl wieder einmal zu spät gekommen. O Täubricht, Täubricht, Täubricht Pascha! Und dann sah er auf und sah, dass das arme, gute Kind nicht mehr die Hände in den Schürzentaschen, sondern die Schürze mit beiden Händen vor die Augen hielt und den Schrecken und die Bestürzung leise dahinter ausweinte. Sanft fasste er diese kleinen, zitternden Hände, zog den Vorhang vor dem puterroten Gesichtchen weg und sagte, »Liebes Fräulein, wenn Sie dem Papa nichts von dieser dummen Geschichte sagen wollen, so werde ich es gewiss nicht tun. Und was dieses glückliche, dieses erfreuliche Ereignis betrifft, so wünsche ich Ihnen und dem Herrn Ferdinand das beste, das allerschönste Glück.« Das Kind hatte bereits von Neuem die Schürze vor die Augen gehoben und schluchzte hinter ihr weiter und konnte seinen Dank für die guten Wünsche nur durch ein schnelles, krampfhaftes Kopfnicken kundgeben. Da Herr Leonard Hagebucher nichts mehr in der Küche des Professors Reihenschlager zu suchen hatte, so verließ er dieselbe und zwar wiederum auf den Zehen. Er trat zurück in die dunkle Hausflur und zögerte einen Augenblick an der Treppe. Sollte er nicht doch lieber nach Haus gehen und den armen Täubrich Pascha bis aufs Blut durchprügeln, um ihn zu lehren, künftighin nicht so leichtfertig einen Mann in der Ausführung einer Dummheit durch allzu inniges Eingehen auf die Herzenswünsche desselben zu bestärken? Nein, ein gebildeter Mann sucht seinen Überschuss an deterioriertem Nervengeist nicht in solcher Art loszuwerden. Ein gebildeter Mann geht unter solchen Umständen nicht nach Hause, um jemand durchzuprügeln, so wenig als er sich ins Wasser stürzt oder eine Kugel durch den Kopf jagt. Leonard Hagebucher ging hinauf zum Professor Reihenschlager. Wenn wir aber noch einen Blick in Serena Reihenschlagers Küche werfen, so steht das Fräulein wieder emsig beschäftigt vor ihren Töpfen und Pfannen. Ein leises Lächeln spielt um die Mundwinkel der jungen Dame und der Zwiespalt in ihrer Seele scheint vollständig zum Austrag gebracht worden zu sein. 30. Kapitel. Der Mann vom Mondgebirge klopfte an die Tür des Mannes, welchen er zu seinem Schwiegervater hatte machen wollen, horchte, glaubte von innen einen tiefen Seufzer zu vernehmen und trat ein, ohne die Einladung zum Eintreten abzuwarten. Er hätte auch lange darauf warten können, die Pfeife war dem Professor Reihenschlager erloschen und mit ihr erschien auch der Professor erloschen zu sein. Der Schein trügt. Welch ein behagliches Licht hatte diese Studierlampe in den Schnee der Winternacht hinausgeworfen und welchen Missmut, welche Zerschlagenheit an Leib und Seele beleuchtete sie. Inmitten des Rüstzeuges seiner gelehrten Forschungen saß der Schwiegervater des trefflichen Institutvorstehers Ferdinand Zwickmüller gebeugt, geknickt und blickte nach der gegenüberliegenden Wand wie der König Belsazar, mit dessen außerbiblischen Geschichte er sich vor einer Stunde noch harmlos und ohne eine Ahnung dessen, was ihm der Briefträger ins Haus trug, beschäftigt hatte. An welcher Felsenwand, an welchem Obelisken, in welcher Grabhöhle stand in Keilschrift oder in Hieroglyphen der Trostspruch geschrieben, durch welchen sich das aus den Fugen gebrochene Leben wieder einrenken und zusammenleiben ließ? »Wo, wo, wo«, rief der Professor, und einer anderen Ophelia gleich machte er seiner Bestürzung, seiner Ratlosigkeit halb in Prosa, halb in Versen Luft. Und was die Letzteren betraf, so erwachte wie in einem Chloroformrausche die rührendste Jugendpoesie in seinem verschobenen Gehirn. »Das ist eine schöne Bescherung«, murmelte er. »Bei der tausendbrüstigen Isis, was soll nun aus mir werden?« »Die Männer, Völker, Flüsse, Wind und Monat maskulina sind. Alles Material zu einem geordneten Leben, zu einem ruhigen, greisen Alter durcheinandergeworfen. Die Weiber, Bäume, Städte, Land und Inseln weiblich sind benannt.« Und ich, alter Torfer, meinte, alles sei vorbei und renommierte mit meiner Schlauheit und meinem scharfen Blick. Kommune heißt, was einen Mann und eine Frau bezeichnen kann. Ja, Kommun ist es, Ferdinand Zwickmüller. Oh, welchen Kuckuck hab ich mir im Neste ausgebrütet und wie das Kind seine Rolle gespielt hat. Oh, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was man nicht deklinieren kann, das sieht man als ein Neutrum an, sprach Leonard Hagebucher. Ich glaube nicht, dass Ihnen etwas anderes übrig bleibt, als diese Sache in der Art anzusehen. Der Professor aber fuhr empor und mit ausgebreiteten Armen dem Afrikaner entgegen. »Wissen Sie es schon? Was sagen Sie dazu? Hat man es Ihnen unten im Hause zugejauchzt? Hagebucher, verlassen Sie mich nicht. Bleiben Sie bei mir. Ja, hier ist der Busen, welcher mir von den tausend Brüsten der allernährenden Mutter allein noch übrig blieb. Was sagen Sie zu der heillosen Geschichte?« »Ich gratuliere bestens«, sagte Hagebucher so munter, als es sich eben tun lassen konnte. »Nach einem triftigen Grunde zur Verzweiflung blicke ich mich vergebens um.« »So, da danke ich Ihnen ganz gehorsamst, mein Freund. Es ist in der Tat merkwürdig. Es ist eine der größten Merkwürdigkeiten, welche es auf Erden geben kann. Selbst die vernünftigsten, die verständigsten, die nüchternsten und trockensten können die Hand nicht davon lassen.« Einen Grund zur Verzweiflung sehe auch ich nicht, aber als denkender Mensch, als vorurteilsfreier Betrachter menschlicher Verhältnisse ärgere ich mich ungemein. Wenn der Herr Zwickmüller sonst ein anständiger Gesell ist, seien Sie mir still, ein anständiger Mensch, ich wollte nur, Sie kennten ihn persönlich. »Das würde mir freilich am heutigen Abend zu großer Genugtuung gereichen«, brummte der Afrikaner. »Ich wünschte, Sie kennten ihn, wie ich ihn kenne. Solch ein trefflicher Jüngling und ausgezeichneter Mathematiker wird nicht gleich zum zweiten Mal in diesem irdischen Jammertal gefunden. Er ist viel zu gut für mich und an seinem Äußeren ist nicht das Mindeste auszusetzen.« »So nüchtern, so verständig ist er. Ach, Hagebucher, dort pflegte er zu sitzen, dort auf Ihrem Stuhle, Hagebucher, und dann pflegte er die Unterlippe gerade so wie Sie in diesem Augenblicke herunterhängen zu lassen, was mich darauf bringt, dass Sie mir eben auch nicht aussehen wie sonst. Na, ich danke Ihnen nochmals für Ihre innige Teilnahme, denn in ihr wurzelt doch hoffentlich Ihre Verstimmung.« »Was wollte ich aber sagen? Richtig, richtig, die Lippe hing ihm sehr häufig herab. Oh, man musste ihn sehr zart angreifen, man war zu keiner Zeit sicher, ob man ihn nicht unwissentlich aufs Tiefste gekränkt habe. Er ist ein wenig nervenschwach, der Gute, und kann einem die harmloseste Bemerkung 6 Wochen lang nachtragen. Aber was das betrifft, so passt er ganz zu dem Mädchen, und Sie werden eine recht vergnügte Ehe zusammenführen.« »Der Herr segne Sie alle beide«, brummte Hagebucher. »Als Vater und Schwiegervater muss ich pflichtgemäß wohl dasselbe wünschen, aber meinen Missmut kann das nur erhöhen. Jahrelang hat dieser Zwickmühler dort auf ihrem Stuhle gesessen und jahrelang habe ich im Schweiße meines Angesichts an seiner Ausbildung gearbeitet und über das Verhältnis zwischen den beiden Geschlechtern habe ich mich in den Pausen ernsterer Beschäftigung wahrhaftig eingehend genug ausgelassen. Wäre er mein leiblicher Sohn gewesen, so hätte ich diesen Ferdinand nicht zärtlicher, nicht herzlicher warnen können. Wenn ich nicht irre, so habe ich Ihnen früher schon erzählt, wie ich dann, als sich bedenkliche Symptome zeigten, dass alles doch vergeblich sei, ihn kurzweg aus dem Hause jagte und wie er mir später aus der Fremde schrieb und sich für mein korrektes Verfahren innig bedankte. Fortwährend standen wir im vertraulichsten Briefwechsel. Oh, der Hinterlistige behauptete, nie etwas ohne meinen Rat tun zu wollen, und nun tut er mir dieses an. Hier sitze ich ruhig und denke an nichts, oder ich denke vielmehr sehr tief über das N in Pna, Pnevna, Nüs, Nas, Snut nach, aber was mir bevorsteht, das rieche ich nicht. Kommt das Mädchen plötzlich wie eine Windsbraut hereingestürmt, hält mir von hinten die Augen zu, lacht und weint, kichert und schluchzt, küsst mich und schiebt mir, als ich mich verwundert nach dem Grunde des Getöses erkundige, einen Brief unter die Nase, welcher alles auf der Stelle aus mir heraustreibt. Was schreibt der Schlingel? Von dem scharfen Auge väterlicher Liebe schreibt er, und es könne mir gewiss nicht entgangen sein und so weiter, und seine Hochachtung und seine Verehrung für mich seien unermesslich und so weiter, und seine materiellen Umstände seien derartig, dass er sich wohl getraue, eine Frau zu ernähren. Hagebucher, Hagebucher, wissen Sie, was ein Ölgötze ist? Ich wusste es auch nicht, jedoch in diesem Augenblicke wurde mir die Bedeutung des Wortes klar. Wie ein Ölgötze saß ich da, und vor mir stand das Mädchen und wusste nichts Besseres zu tun, als mir immer von Neuem um den Hals zu fallen und zwischen Heulen und Jauchzen zu zwitschern. »Ja, Papa, liebster, liebster Papa, es ist so.« Es ist wirklich so, und es ist eine solche alte Geschichte, und wärst du nicht mein alter, lieber, dummer Papa, so würdest du gewiss nicht ein solches Gesicht dazu machen. Nun frage ich Sie, Leonard, was für ein Gesicht sollte ich machen? Wenn ich in 14 Tagen darüber mit mir im Klaren bin, so will ich mich glücklich schätzen. Ich will nicht mit den Göttern rechten, doch weshalb muss dieses gerade mir passieren? Weshalb müssen gerade mir die verständigsten, die hoffnungsvollsten Menschen, die solidesten jungen Leute unter den Händen zu Narren werden? Weil ich eine hübsche Tochter habe? Ist das ein Grund? Haben sua fata puelle. Freilich, freilich haben sie ihre Schicksale, aber war es wirklich zur Erhaltung und Verschönerung dessen, was Marcus Tullius Cicero die Wohnung der Götter und Menschen Domus communis deorum hominumque nennt, nötig, dass wir, mein eigenes Fleisch und Blut, das eigene Dach über dem Kopfe abdecke? O Hagebucher, weshalb hießen Sie nicht Zwickmühler, und weshalb führte das Schicksal jenen nicht zu den Kaffern und Hottentotten? Sie würden mir gewiss nicht einen solchen Streich gespielt haben. Ja, Sie sind mein einziger Trost. In diesem Augenblicke erquickt mich Ihre Gegenwart, aber in den nächsten Tagen, wenn der Narr von Genf angelangt ist und mit der Dirne das Weitere verabredet, wird sie mir unschätzbar und durch nichts anderes zu ersetzen sein. Herr Professor hub Hagebucher mit einem vollen Atemzuge an, wie jemand, der im Begriff ist, eine sehr lange Rede zu halten, sehr viel zu sagen hat und das, was er auf dem Herzen trägt, im Geiste wohlordnete und zurechtlegte. Herr Professor, sprach Hagebucher mit kräftigstem Nachdruck im tief rollenden Brustton, und dann brach er ab, ehe er angefangen hatte, schüttelte stumm, gerührt dem Papa Reihenschlager die Hand, schnappte dreimal nach Luft, entwich schwankend, und draußen auf der Treppe setzte er seine Rede fort, zog sie zusammen und brachte sie zu Ende. Der schändlichste Fluch der Bagarra-Neger genügte ihm längst nicht zum Ausdruck seiner Gefühle. Er fand einen Segenswunsch seines Freundes Semibeko in der Erinnerung zur rechten Zeit wieder. Das Wort sprach er aus auf der Treppe, und das Wort tat ihm wohl. Leise stieg er nun die Stufen hinab, indem er sich an dem Geländer hielt. Unhörbaren Schrittes schlich er an Serenas Küche vorüber, erschrak sehr über den hellen Klang der Haustürglocke und entging seinem Schicksale doch nicht. »Wollen Sie schon gehen, Herr Hagebucher?« erklang hinter ihm die Stimme Serenas, und zwar ebenso hell als die Türglocke und dazu so vergnügt, gleichmütig, so frei von allem Zittern, Stocken und Anstoßen, dass es eine Lust war, sie zu hören. »Nur nicht für den Afrikaner.« »Ja, ich gehe schon, Fräulein. Gute Nacht. Empfehlen Sie mich in Ihrem Traume freundlichst dem Herrn Ferdinand.« Und er ging wirklich. Als er wieder in der Straße stand, klopfte er sich mit dem Knöchel des Zeigefingers der rechten Hand vor die Stirn und glaubte, einen hohleren Klang als sonst herauszuschlagen. Auch jetzt schreiben wir die Wendung, die er dem tiefen Spruch »Erkenne dich selbst« gab, nicht nieder, so wenig als vorhin den Lieblingsausruf des Freundes und Elfenbeinhändlers Sammy Becko. Dass er sich damit von der Wahrheit nicht sehr weit entfernte, kann leider nicht geleugnet werden. Die Stadt war voll ungewöhnlichen Getümmels, Privatequipagen und Mietwagen führten mit dumpfem Geroll die Eingeladenen, die Bevorzugten der Gesellschaft zum Feste des Herrn von Betzendorf. Durch das glänzend helle Fenster eines Handschuhladens erblickte Leonard den Leutnant Hugo von Bumsdorf im eifrigen Verkehr mit der den Laden hütenden Göttin und entwich schleunigst, ehe der junge Krieger seinen Einkauf beendet hatte. Nach Hause? Mit geheimem Grauen erinnerte sich der Afrikaner, dass dort noch der Sanchoniathon auf dem Tische liege und dass er da selbst auf keine andere Gesellschaft als die des alten Phönizios zu rechnen habe. Zum Leutnant Kind auf ein Plauderstündchen? Das ließe sich eher hören. Der Mann passte besser in die Stimmung. Nein, er passte zu gut hinein und schaudernd wendete Hagebucher sich auch von dieser Idee, seiner eigenen Gesellschaft zu entgehen, ab. Fast ohne zu wissen, wie die Sache sich gemacht habe, fand er sich zuletzt in einer ziemlich leeren Weinstube einer Flasche Rüdesheimer gegenüber und mit der Speisekarte in der Hand. Er aß ganz unnatürlicherweise gut und er aß viel. Er trank eine zweite Flasche Rüdesheimer. Das Geschwätz der Gäste um ihn her, das Gehen und Kommen, das breite, gleichmütige Gesicht des Wirts, die automatenhaften Bewegungen der Kellner, ja sogar die Bilder, Fahrtenpläne und die Plakate der Auswanderungsagenten und vor allem der Pendel der Uhr übten einen wohltätig narkotischen Einfluss auf seine Nerven. Er griff nach einer Zeitung, legte sie wieder hin und griff von neuem danach. An der anderen Ecke des Tisches dehnte sich ein Stammgast, gähnte sehr und beklagte sich bitterlich über die Langweiligkeit des Daseins in der Welt im Allgemeinen und in dieser vortrefflichen Residenz im Besonderen. Sein Nachbar, von dem Gähnen angesteckt, gab ihm vollkommen recht und das Gähnen gab er weiter. Leonard Hagebucher sah es von Mund zu Mund sich verbreiten und überlegte träumerisch, wie viel Widerstandsfähigkeit er ihm wohl entgegenzusetzen habe, wenn es bei einer solchen Stimmung sich auch an ihn heranwagen würde. Und indem er überlegte, war er schon besiegt und nun brach er ebenfalls seiner Stimmung zum Trotz in ein ganz munteres Lachen aus und das war die erste wirkliche Erfrischung, welche ihm das Schicksal an dem heutigen Abend gönnte. Die Gäste sahen verwundert auf den heitern Menschen und einige beneideten ihn jedenfalls um seine frohe Laune. Er aber bezahlte seine Rechnung, zündete eine frische Zigarre an und trat, grad als es 11 schlug, wieder in die kalte Nacht hinaus und fand nichts Ungewöhnliches auf seinem Wege. Es war noch viel Leben in den Gassen. Die Leute lachten und schalten höchstens über den strengen Winter. Nicht ein einziges Mal traf ein Wort das Ohr des Afrikaners, welches ihn hätte aufhorchen und sich umsehen machen können. Weder den Gassen noch den Leuten merkte man es im geringsten an, dass soeben etwas in der Stadt sich ereignet hatte, welches Wochen, ja Monate lang den ausgiebigsten Stoff zu allen möglichen Unterhaltungen, Erörterungen, Angriffen und Verhetzungen geben sollte, welches ganze Kreise der Gesellschaft zerreißen und nach allen Richtungen hin auseinandersprengen, welches den Höchsten wie den Geringsten dieses so sehr in sich abgeschlossenen Gemeinwesens auf das Tiefste berühren und welches durch Wort, Schrift und Druck weit über die engen Grenzen des Landes hinausgetragen für lange Zeit sowohl das Ländchen wie das Hauptstädtchen arg in das Gerede der Menschen bringen musste. »Wenn ich nur den Täubrich zu Hause vorfände«, meinte Hagebucher im Weitermarschieren. »Ich glaube, wenn ich ihm sein Teil von der Blamage hätte zukommen lassen, so würde ich den Sonnenaufgang in aller Gemächlichkeit abwarten können. Aber der Gute ist beim Herrn von Betzendorf und ergötzt sich verstohlen an ganz anderen Delikatessen, als ich ihm vorzusetzen habe. Bei Gott, ich fühle mich noch immer nicht zu groß, ihm die ganze Geschichte in die Schuhe zu schieben. Ah, in Abu Telfan war es schön, und im Hinterstübchen des Vetters Wassertreter war es auch schön. Es ist fabelhaft, aber nichtsdestoweniger wahr. Selbst der Sanchoniathon kann einem in der Bedrängnis noch zum Troste werden. Ich werde hingehen und den Sanchoniathon lesen.« Am Eingange der Kesselstraße überkam ihn mit dem klarsten Verständnis für die Enttäuschung, welcher er sich ja so mutwillig ausgesetzt hatte, ein neuer, aber auch letzter Paroxysmus. Er tanzte vor Aufregung ein weniges im Schnee und rief: »Das kommt davon, wenn man sich nicht ganz allein auf sich selber verlässt. Wäre es mir ohne das Zureden des Menschen, des verruchten Täubrich, des wasserblauen Pinsels eingefallen, an diesem Abend die Nase aus der Tür zu stecken? Bei 20 Grad Kälte? Wahrhaftig, ich will dem Pascha gewiss nicht die Schuld allein in die Babuschen schieben, aber die sentimentale, liebebedürftige Minute wäre ohne ihn auch vorbeigegangen und der nächste Morgen hätte ein besseres Verständnis für die Dinge gebracht. Ferdinand, es ist so lächerlich. Ferdinand Zwickmüller. Zwickmüller! Und wenn man nur behaupten könnte, das Kind habe Unrecht und sehe sein eigenes Beste nicht ein? Es wusste aber gar wohl, wohin es sein junges Herz am passendsten zu verschenken hatte, und ich möchte wissen, wer unser einem die Berechtigung, sich zu beklagen, geben könnte. Er erreichte seine Haustür und packte den Türgriff, indem er seine fernerweitigen Gefühle in lauter Gaumenlauten und Schnalzern von Abu Telfan kundgab, welches immerhin noch ein recht bedenklicher Umstand für Täubrich Pascha war. Auf der Treppe jedoch kam ihm eine mildere Vorstellung, und diese sprach er wieder deutsch aus. »Ich kann ihn nicht über den Tisch ziehen, denn ich habe ihn nicht. Aber obgleich ich ihn nicht habe oder gerade weil ich ihn nicht habe, werde ich ihm eine Rede halten, eine sehr schöne Rede. Oh, ich habe schon öfters im Leben ins Blau hineingesprochen und nicht immer mit solcher Berechtigung. Und, Täubrich, ich werde mir nicht reinreden lassen, merken Sie sich das.« Bismillah, die Gelegenheit, sich einmal recht ordentlich auszusprechen, findet sich nicht so häufig, als die Welt gewöhnlich annimmt. Jetzt trat er in sein Zimmer und glaubte fest durchaus zu wissen, was er zu sagen habe. Allein der Anblick, der ihn traf, bannte ihn für eine ganze Weile auf die Schwelle und löste allmählich alles, was ihm noch von Grimm in der Seele übrig geblieben war, in Rührung auf. Das Zimmer war geordnet, wie noch nie. Die Vorhänge waren niedergelassen. Der Fuß trat auf zierlich und künstlich gestreuten weißen Sand. In der Mitte des Gemaches stand der Tisch mit einem weißen Tuch gedeckt und neben der hellbrennenden Lampe stand in einem Wasserglase ein Blumenstrauß, so schön wie ihn der Kunstgärtner in dieser Jahreszeit für weniges Geld einem guten Freunde liefern konnte. Vor dem Strauße lag ein großer Bogen weißen Postpapieres und auf demselben stand in großen Charakteren geschrieben: »Ich gratuliere«, und darunter der Name Felix Täubrich samt der schlauen Bemerkung »in seiner Abwesenheit«. Eine Träne konnte Leonard Hagebucher aus dem einfachen Grunde nicht aus dem Auge wischen, weil sich keine darin sammelte. Aber der Schlimmste der Baggara-Neger hätte er sein müssen, wenn er noch einen kleinsten Rest von Rachgier mit zu diesem geschmückten Tische genommen haben würde. Kopfschüttelnd, lächelnd, mit dem Hute auf dem Kopf stand er vor diesem Altar der innigsten Zuneigung und malte sich aufs Lebendigste aus, welche Tänze und Sprünge der arme, gute, wackere Gesell, der träumende Schneider Felix Teubrich, genannt Teubrich Pascha, um diesen Strauß und dieses Blatt aufführte, ehe er, das Herz voll der schönsten Hoffnungen und blühendsten Phantasien, sich auf den Weg zum Herrn von Betzendorf machte. Und nun wäre beinahe doch die Träne gekommen mit der Vorstellung, in welcher Narrenwelt dieser echte, wahre Narr, dieser der Gottheit so wohlgefällige Narr, dieser ganz und gar närrische Teubrich Pascha aus Jerusalem jetzt hinter den Stühlen stehe und aufwarte. Da hielt er denn seine Rede und trug den Papierbogen mit dem Glückwunsch wie sein Konzept in der Hand. Ganz direkt an den Pascha hielt er seine Rede, wandte sich häufig an den Tisch und ließ es bei den eindringlichen Stellen an den nötigen Gesten nicht fehlen. »Sie wünschen mir Glück, Teubrich, und ich nehme den Wunsch mit dem besten Danke an.« »Sie will nicht und hat ihre Gründe dafür, welche wir gelten lassen müssen.« »Wir haben uns beide getäuscht, Felix Teubrich, aber in den Mund der Kinder haben die Götter eine große Macht gelegt. Mit einer törichten Hoffnung bin ich ausgezogen. Ein vollgerüttelt und geschüttelt Maß der Weisheit bringe ich heim. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre wohlgemeinte Gratulation. Nie ist eine solche mehr der Zeit und den Umständen gemäß abgestattet worden.« »Wir bleiben immer Kinder, und so klug wir auch werden mögen, wir behalten immer die Lust, mit scharfen Messern und spitzen Scheren zu spielen. Nun lassen Sie mich räsonieren, Teubrich. Sie sind ja doch der einzige Mensch in diesem Neste, mit welchem sich vernünftig über so etwas sprechen lässt. Es wird nicht jedem so gut, sich sein Publikum wählen zu können, wie wir das bereits vor einiger Zeit erfuhren.« »Was trieb mich zu dem Gange am heutigen Abend, Teubrich? Und was wollte ich durch denselben gewinnen? Ruhe, Zufriedenheit, Glück? Ich, der Mann aus dem Tumorki-Lande, ich, der Mann vom Djebel al-Komri, dem Mondgebirge? Sie haben gut mit dem Kopf zu nicken, Teubrich Pascha. In dem Rauschen der fantastischen Wipfel über ihrem närrischen Haupte ist freilich Musik, in der alles einen Klang findet, was der Seele und dem Leibe süß und behaglich ist. Ach, Teubrich, über meinem Schädel ist kein Rauschen weder von den Palmen des Morgenlandes noch von den Buchen und Linden der Heimat. Eine leere, dunkle Bläue liegt von Osten nach Westen, von Mittag nach Mitternacht ausgebreitet, und es war eine Verruchtheit, eine heillose Lüge zu einem armen kindlichen Wesen zu sagen, »Komm her, sitze nieder in dem Schatten meiner Bäume, du sollst es da gut haben.« Das habe ich getan, Teubrich, und ich habe es getan in dem Augenblick, in welchem ich mich sehnte, dass nur eine Wolke und wäre es auch das schwärzeste Wettergewölk sich zwischen diese arge, helle Sonne und mein armes Gehirn schieben möchte. Schütteln Sie nicht den Kopf, Teubrich, das war der Schatten, welchen ich dem Kinde bieten konnte und welchen ich ihm angeboten habe.« Ja, es war mir zu heiß und zu langweilig da draußen in der Sonne unter dem wunderschönen Blau. Und ich vergaß das Mondgebirge, meinen Bürgerbrief von Abu Telfan, meine grauen Haare und langen Ohren. Und weil ich mich trotz meiner 40 Jahre immer noch jünger fühle als diese lustige Welt um uns her, Teubrich, so vermeinte ich es auch immer noch ebenso gut haben zu können wie andere Leute und stellte die verabredete Frage an das Fräulein. »Ich gratuliere?« »Ja, gratulieren Sie nur, Teubrich, sich selber, dem Fräulein und mir. Vorzüglich aber sich selber, denn ich hatte auf dem Heimwege große Lust an Ihnen, Ihrer verführerischen Insinuationen und häuslichen Tugenden wegen ein schauerliches, ein grausames Exempel zu statuieren. Hier rieche ich an Ihrem Blumenstrauß und bemerke, was der Mann vom Mondgebirge bemerkte, blieb der Nachwelt verborgen.« Es polterte unten an der Haustür, es stolperte jemand auf der Treppe und es pochte eine Hand an der Tür. Den Afrikaner durchfuhr der Gedanke, der Professor habe vom Töchterlein das Nötige oder Unnötige doch erfahren und werde von seinen Gefühlen selbst in dieser späten Stunde hergetrieben, um dem Hausfreunde seinen innigsten Dank auszusprechen. Es trat jedoch, zurechtgewiesen von der aus dem Schlaf aufgestörten Hauswirtin, ein anderer ein, den Leonard Hagebucher ebenfalls nicht erwartete, nämlich der Major Wildberg. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. Juni 2024.